Einen schönen guten Morgen. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 16, 21 bis 27. Ich lese den Text. Und er nimmt uns ein paar Tage vor das Karfreitagsgeschehen hinein und deckt auf, warum dieser Weg nach, damals nach Jerusalem mit Jesus und seinen Jüngern und dann nach Golgatha eigentlich nötig war. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, gehe weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele erlöse oder auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem Tun. Soweit. Herr Jesus, auch ich bitte dich noch einmal, lass dieses dein Wort an unser aller Herzen gesegnet sein heute Morgen. Ich habe die Überschrift hier genommen, durch Sterben zum Leben. Und möchte mit ein paar Beispielen beginnen, um zu zeigen, worum es eigentlich geht. In den letzten Tagen sprach meine Frau mit unserem lieben Nachbarn. Wir haben einige nette Nachbarn und er ist gerade frisch in Rente gegangen, Bundeswehr. Ich glaube, Offizier war er dort und jetzt aber gerade im Übergang. Und er war noch begeistert. Ach, am liebsten würde ich jetzt schon starten. Wir kaufen uns ein Wohnmobil für 100.000 Euro. Und dann, wenn meine Frau erst soweit ist, sie muss noch ein paar Jahre, und dann muss ich jetzt auch warten, sonst steht das Ding hier rum. Aber dann brausen wir los und fahren ins Land und genießen unseren Ruhestand miteinander. Also er freute sich schon auf das Genießen des Lebens, des Ruhestandes. Und nun ja. Das ist ja kein fremder Gedanke, nicht wahr? Nicht wenige kalkulieren in der Richtung, wenn auch nicht so komfortabel, mit so einem großen Wohnmobil. Aber dann dachte ich an ein anderes Beispiel, wo sich auch jemand auf den Ruhestand gefreut hat. Und das war unser Zeltmeister, ich war ja früher Zeltevangelist, und er hieß Hans Welfonder und war sogar Polizeibeamter, also ein bisschen gesorgt für seinen Ruhestand war er auch durch seinen Beamten, wie sagt man nicht, Pension, jawohl. Und er freute sich, aber ganz anders. Hans war Christ geworden. Und er hatte schon Jahre vorher, als ich noch in der Zeltmission war, Urlaub gemacht im Sommer. Er war noch im Dienst, aber er wollte schon mal 2 Wochen dabei sein als Zeltdiakon weil er eine Gabe für die Kinder hatte. Er machte also Kindergottesdienste oder Kinderversammlungen im Zelt und war zugleich Zeltmeister, sorgte auch für die äußeren Dinge des Zeltes schon im Urlaub. Und dann ging es jetzt also in die Pension und er freute sich. Und wisst ihr, was sein Ziel war? Herbert, wenn es soweit ist, dann mache ich noch einige Jahre als Soldat für Jesus Christus in der Zeltmission, als Zeltmeister. Also ein ganz anderes Konzept. Kein Wohnmobil, keine Pläne für die Urlaubszeit, sondern ich will dann das auf mich nehmen. Und dazu kommt, Sie werden mich ja fast kostenlos haben. Ich bekomme meine Pension. Und dann mache ich Kinderarbeit und nütze diese erste Phase, wo ich noch ganz gut dran bin, dabei bin, für meinen Herrn Jesus Christus. Hat er gemacht. Wir waren nicht immer zusammen, aber er war dann treu den ganzen Sommer über als Zeltmeister dabei und hat Kinderversammlungen gehalten mit freudigem Herzen. Ich sehe ihn dort noch stehen, er hatte eine laute Stimme und hat dann gesungen mit den Kindern und so weiter. Und ein weiterer Christ war dann auch ein lieber bekannter Missionsleiter. Karl-Heinz Klapproth hieß er. Der leitete eine kleine Missionsgesellschaft, war also der Chef von dem Unternehmen und dann ging er auch in Ruhestand und er hatte auch ein ganz anderes Konzept. Jetzt will ich einige Jahre wirklich ganz an der Front sein und ist also mit seiner Frau hin nach Afrika und hat dort bei einer anderen Mission einfach als Missionar dann gearbeitet. Auch fürs Gehalt war gesorgt und er wollte nun freiwillig sein Alter, sein Ruhestand in den besten Jahren des Ruhestands noch an der Front arbeiten. Hat er gemacht. Jetzt ist er wieder zurück, wohnt in Bremen. Und das sind also solche Unterschiede. Aber das Besondere bei beiden hier ist, beide haben es freiwillig getan. Ganz aus eigenem Entschluss. Niemand hätte sie abkommandieren können, wenn sie es nicht gewollt hätten. Sie hätten ihren Ruhestand ganz anders auch verbringen können und planen können, aber sie waren für Jesus bereit. Freiwillig. Jetzt kommen wir zu einem Punkt in unserem Text. Wir merken den Unterschied, was man mit seiner Zeit und auch mit seinem Geld machen kann. Stellt euch vor, 100.000 Euro wollen die schon mal fürs Fahrzeug reinbuttern, was das so für ein Wert ist. Und dann das ganze Unternehmen, alles kostet doch viel Geld. Ne? Was kann man mit seinem Geld machen? Nun, zwei Renten, seine Frau ist selbstständig, hat eine Massage, Gymnastik, ja, nebenan ein Büro und macht dort ihren Aufbau, damit es für die Rente dann auch noch von der anderen Seite gut fließt und dann wollen sie ihr Leben genießen. Und jetzt hier die Szene ähnlich. Wir merken hier, es ist ganz natürlich, dass jeder über seine Zeit und was er vorhat und wie er es zu verbringen meint, seinen eigenen Plan hat. Jesus fing jetzt an, seinen Jüngern klarzumachen, wie er viel leiden müsse. Sie wollten hinauf nach Jerusalem und dort wollte er viel leiden von den hohen Priestern, Ältesten und Schriftgelehrten und getötet werden. Wow. Ja, das hat er seinen Jüngern so mitgeteilt, sie darauf eingeteilt. Und am dritten Tage auferstehen. Aber das mit dem Auferstehen hatten die Jünger gar nicht so richtig geschnallt. Aber das Erste, beim Petrus, da zündete irgendetwas. Ist das wahr? Was hast du vor? Sie wussten es. Sobald sie in Jerusalem waren, auch mit den Jüngern, gab es großen Widerstand, großen Radau von den ältesten Schriftgelehrten und so weiter. Und sie wussten, das hat sogar mit Todesgefahr zu tun. Und jetzt lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Freiwillig. Und nun die Einstellung des Petrus zur Lebensgestaltung, wie man das Leben doch so planen könnte. Und er nimmt den Herrn beiseite, heißt es hier, nahm ihn beiseite, Vers 22, und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, das widerfahre dir nur nicht. Was hatte der Petrus für ein Lebenskonzept? Ganz anders als Jesus. Das glich in etwa so ein bisschen dem von unserem Nachbarn von der Bundeswehr. Der hatte auch so sein Konzept. Sich selbst verwirklichen, etwas vom Leben noch haben, die letzten Jahre noch so richtig ausschöpfen. Aber zumindest doch ein gutes und angenehmes Leben führen. Das will doch jeder. Das ist doch ganz normal. Und darum fuhr er ihn an. Was hast du da für eine Idee? Stimmt's noch ganz bei dir? Jetzt hinauf nach Jerusalem. Und dann sagte Jesus, gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Jesus wusste, was auf ihn wartete und worum es ging. Und er ging diesen Weg. Und jetzt reagiert Jesus in einer für Petrus ganz unverständlichen Weise. Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, gehe weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also menschlich gedacht hat Petrus, und das ist ja ganz normal. Jeder denkt so. Etwas vom Leben haben, viel vom Leben haben. Wer jung ist, hat auch so sein Konzept. Familie, gutes Einkommen und dann möglichst viel Schönes auch im Urlaub und so weiter und so weiter. Und einen guten Ruhestand später. Was kann es Schöneres geben? Das sind Lebenskonzepte, Lebensplanungen. Und da steht hier gesagt, weg von mir, Satan, das ist menschlich. Ja, darf es denn nicht menschlich sein? Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. An dieser Stelle, ich meine, das Göttliche ist jetzt etwas ganz anderes. Dem wenden wir uns jetzt zu. Der Frage, was ist denn nun das göttliche Lebenskonzept? Das Bessere. Das Menschliche ist ja verständlich und im Prinzip ist das absolut nicht böse. Das kann jeder machen. Jeder hat die Freiheit über sein Leben. Ob es dann gelingt mit so einem schönen alten Teilabschnitt, das ist nochmal eine andere Frage. Denn bei vielen kommt es gar nicht erst so weit, aber bei vielen gelingt es und läuft in dieser Richtung. Wir können es so machen. Auch Jesus konnte es so machen, bevor ich darauf eingehe, was die göttliche Planung ist. Die göttliche Seite, wie Gott es sieht, will ich aus Johannes Kapitel 12 euch noch einmal bestätigen, dass auch Jesus, dass auch Jesus sehr wohl wusste, ich bin ein freier Mensch. Ich kann über mein Leben und über meine Zukunft verfügen. Und eigentlich kann ich mit meinem Leben machen, was ich selber will. Und das kann jeder Mensch. Er kann es zumindest versuchen. Ob es dann ein glückliches Leben wird und nach seinen Vorstellungen, ist eine andere Frage. Hören wir auf ein Vers aus der Hirtenrede Jesu aus Johannes 10. Da sagt er Folgendes. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Ich lasse mein Leben also, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir gewaltsam, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also Jesus war ein Mensch wie wir alle mit einem eigenen, selbstständigen Willen und Verfügungsrecht von Gott gegeben. Jeder Mensch kann über sein Leben verfügen. Du und ich können das auch und es entsprechend versuchen. Also, Jesus war voll im Bilde, dass dieser Weg freiwillig ist. Er wollte es so. Und dann, ein paar Verse vorher in der Hirtenrede Jesu, da sagt er sein Konzept. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das war das Lebensprogramm und der Wille von Jesus. Und damit war er völlig übereinstimmend mit dem Willen des Vaters. Denn er sagte hier, mein Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse. Also, ja, wollte der Vater das auch, dass sein Sohn da nach Jerusalem geht, in die Hände der Mörder und dann so schreckliche Qualen erleidet am Kreuz auf Golgatha? Ihr Lieben, ein ganz wichtiger Gedanke ist das, wie ist der Wille des Vaters? Und da haben wir wunderbare Antworten darauf. Und zwar auch in Johannes 3, Vers 16 schon, dem bekannten Vers. Das Denk- und Willenskonzept des Vaters über den Weg von Jesus und uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hat Pläne gemacht, weil er die Welt liebte. Und dazu gehören wir alle. Die ganze Welt, die ganze Menschheit. Und dann geht es weiter, dass er seinen eigenen Sohn gab. Da ist der Wille des Vaters. Merkt ihr das? Wie synchron, wie zusammengehörig die sind. Und doch waren sie beide eigenständig. Der Sohn hätte jedes Mal Nein sagen können. Jeden Augenblick. Erinnert euch an die Geschichte von Gethsemane. Da ging's ganz um diese Frage der Selbstständigkeit bei Jesus. Will ich jetzt auch diese letzten Schritte in den letzten Stunden und Tagen und Stunden hier gehen? Er kniete nieder und rang mit dem Vater. Ist's möglich? Ich möchte das nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie wird sich Jesus entscheiden? Vater, ist's möglich, dann gehe der Kelch vorüber. Aber, und jetzt geht's, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der wusste genau, der Vater hat ihn ausersehen, dass er den Weg nach Golgatha geht und das stellvertretende Sühnopfer wird für die ganze Menschheit. Denn sonst gäbe es nie ein Zurück ins Vaterhaus für niemanden von uns. Nur über die Versöhnung durch das Blut Jesu Christi konnte der gerechte Gott uns wieder annehmen aus Gnaden, weil das Sühnopfer vollbracht worden ist. Also an Golgatha ging kein Weg vorbei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sonst gehen sie ja verloren. Zurück zu Jesus. Ich muss hinaufgehen nach Jerusalem, der Menschensohn, und viel leiden und getötet werden. Das ist der Weg ans Kreuz von Golgatha. Aber ich bin bereit. Vater, dein Wille geschehe. Und dann war Jesus einverstanden bis, ja, wie heißt es im Philipperbrief, da haben wir auch eine sehr schöne Bibelstelle, Philippa. Er, der in göttlicher Gestalt war, Kapitel 2, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Das hat Jesus schon beim Vater gemacht, als er noch oben in der Herrlichkeit war, in göttlicher Gestalt. Sondern er war schon bereit, sich zu entäußern und nahm Knechtsgestalt an. Mensch zu werden, hat er auch freiwillig gemacht, schon in der Herrlichkeit bei Gott. War den Menschen gleich und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst, und dann kommt dieser Satz, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also, Jesus war einverstanden, aber Jesus wusste noch mehr. Nicht nur, dass er leiden und sterben musste, er wusste noch mehr. Was denn? Hat er den Jüngern auch gleich gesagt. Getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Er wusste auch, dass Gott ihn dort nicht im Grabe, im Tode lassen würde, sondern dass es eine Auferweckung gab, dass Gott handeln würde und sich zu ihm bekennen würde und den Sieg schenken würde. Woher wusste das Jesus eigentlich, dass das Kreuz nicht das letzte war und das Grab, sondern, wie er sagt, am dritten Tage auferstehen? Woher wusste er das? Lasst uns ein bisschen forschen. Jesus kannte die Bibel, das Alte Testament. Und da haben wir einige Stellen, aber eine ist ja ganz markant aus Jesaja 53. Und da lese ich einige Verse. Jesaja 53. Vorher kennt ihr ja diesen Abschnitt. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. So verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ward geplagt und geschlagen und gemartert. Das wusste Jesus auch. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden zerschlagen. Das wusste er auch. Ich werde es stellvertretend machen für meine Brüder und Schwestern, für meine Mitmenschen, für die ganze Welt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass sie alle Frieden, auf dass wir Frieden hätten, schreibt Jesaja. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und noch ein wunderbarer, der nächste Vers. Der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Und er hat seinen Sohn gefragt, lieber Sohn, bist du bereit, dass ich jetzt die ganze Schuld der Menschheit aller Generationen auf dich lege und werfe? Bist du bereit, diese schwere Last an das Fluchholz zu tragen? Denn wer Sünde trägt, ist verflucht, muss sterben. Die Sünde muss bestraft werden. Und Jesus war bereit, dass der Vater ihm deine und meine Sünde aufbürdete und er sie hinauftragen. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz. Also, das wusste Jesus. Damit bin ich einverstanden. Das steht bevor. Aber er wusste noch mehr. Aus Jesaja. Er kannte sich aus. Vers 10 und folgende. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit und Leiden. Wenn er sein Leben aber zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Also der Tod wird nicht das Letzte sein. Steht hier schon. Gott wird ein Wunder tun. Er wird weiterleben. Also, da steht. Und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und weil seine Seele gearbeitet hat, sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Steht also schon beim Propheten Jesaja und auch an anderen Stellen. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, hat Gott damals schon prophezeien lassen. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Also, Jesus wusste, das ist nicht das Letzte, das Grab. Er wusste also auch um Ostern, am dritten Tage auferstehen. Aber damit konnten die Jünger überhaupt nichts anfangen. Nur mit dem Leiden und Sterben, das war ihnen also ganz quer. Herr, nur nicht! Bist du verrückt? Wer wird dann so etwas bei sich selber zulassen? Damit einverstanden sein. Noch vor oder bei der Gefangennahme konnte Jesus sagen, als Petrus mit dem Schwert reinschlagen wollte, hör auf. Des Menschensohn könnte jederzeit Legionen von Engeln rufen, die ihn freikämpfen würden. Da brauchen wir dein Schwert nicht. Aber lass es geschehen. Es muss also geschehen. Freiwillig hat er auf die Legion von Engeln verzichtet und ist dann gegangen zu Pontius Pilatus, hat sich verdammen, geißeln lassen, Dornenkrone aufsetzen lassen, das Kreuz getragen, sich annageln lassen. Ihr Lieben, hat Jesus gemacht, weil er glaubte und wusste, der Vater wird mich auferwecken. Und auch im Johannesevangelium an einer anderen Stelle, Moment, Johannes, dort haben wir es, ach, das ist eine wunderbare Geschichte. Da sagt Jesus Folgendes, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Dann wird die Erlösung vollbracht werden. Aber jetzt war dieser Weg dran, diese Wegstrecke, die wir ja heute ganz besonders im Blick haben, durch die Verurteilung und Verdammung und Verspottung am Kreuz bis hin nach Golgatha. Freiwillig, freiwillig. Auch der Vater hat seinen Sohn freiwillig dahingegeben. Und da haben wir in Johannes Kapitel 3 noch eine wunderbare Stelle, das wusste Jesus auch. Drei, eins, vor. Ja, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass die Welt gerettet werde. Und vorher heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, hat Jesus schon zu Nikodemus gesagt. So muss des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, gerettet werden. Das war ja ein Bild. Wie war das damals in der Wüste mit der Schlange? Die Israeliten starben überall im ganzen Lager wegen ihrer Rebellion gegen Gott, durch die Schlangen, die Gott geschickt hatte. Und dann gab es eine Rettung. Auf das Beten des Mose hin hat Gott gesagt, richte eine eherne Schlange auf in der Mitte des Volkes. Und ja, ein Zeichen aus Holz natürlich, eine Stange, dort eine Schlange dran. Und jeder, der die Schlange anschaut, wer gebissen ist, ein Todeskandidat, die Schlange anschaut, der soll leben. Und so ist es geschehen in der Wüste. Sie brauchten nur die Schlange anzuschauen. Merkt ihr das? Und Jesus wusste das alles. Gleich wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. Er wusste da schon zu Beginn seines Weges mit den Jüngern vom Kreuz und von der Kreuzigung. Auf dass alle, die zu ihm aufschauen, die an ihn glauben, als ihren Retter das ewige Leben haben, dass sie nicht verloren gehen. Ja, das war Gottes Weg. Aber nun zurück zu unserem Abschnitt. Damit hört das ja noch nicht auf. In Matthäus Kapitel 16 hatten wir, da geht's weiter. Also bei Jesus war alles klar, ich muss jetzt diesen Weg gehen, durch Sterben zum Leben. Aber er wusste noch mehr. Lass uns das mal heute ganz gründlich bedenken miteinander. In Johannes 12, da steht, als die Griechen nach Jesus fragen, wir möchten Jesus gerne sehen, da sagt Jesus als Antwort, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Wow, ja, was ist das denn? Auf den Thron gesetzt? Nein, zunächst ganz anders. Aber die Zeit ist, das gehört zusammen. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt's allein. Es war lebendig und nahrhaft, jedes Weizenkorn, aber ohne Frucht. Wenn es aber erstirbt, in die Erde gelegt wird und selber erstirbt, dann bringt es viele Frucht. Das war der Weg. Das war das Gesetz Gottes durch Sterben, auch bei Jesus, dann zum Leben und zur Rettung vieler Menschen. Das war Gottes Plan. Und nun geht auch da Jesus schon weiter. Im Johannesevangelium, wer sein Leben lieb hat, wenn ich jetzt also Nein sagen würde, würde ich mein Leben verlieren, mein Auftrag. Und wer sein Leben auf dieser Welt opfert, oder hasst, übersetzt hier Luther, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Aber nun knüpft Jesus da gleich etwas an, damit kommen wir zum Schluss unserer Ausführungen. Wer mir dienen wird, der folge mir nach. Wer mir dienen will, da habt ihr wieder die Willensfreiheit. Ja? Keiner muss Jesus dienen. Keiner. Wir können unser Leben ganz egoistisch, ganz nur für uns selbst, fürs Wohlergehen, Wohlstand, Erfolg, Genuss und so weiter genießen, können wir machen und viele tun das. Sie behalten ihr Leben für sich. Aber wer mir dienen will, wer zu mir gehören will, mir nachfolgen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Er wird mich ehren, er wird mich auferwecken, aber bei meinen Dienern auch. Jetzt zurück zu Matthäus 16, hört, wie es weitergeht. Also, Petrus wird zurechtgewiesen. Weiche von mir, du Satan. Du suchst, was menschlich ist. Du suchst, dein Leben zu erhalten, zu verwirklichen, zu genießen. Und dann geht's weiter. Das gilt jetzt den Jüngern, aber auch uns. Wer mir, will mir jemand nachfolgen? Merkt ihr? Ihr müsst es nicht. Will mir jemand nachfolgen? Aha. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt sein Todesurteil. Wer da das Kreuz schleppte, auf den Buckel auf sich nahm, der ging aufs Schafott, der ging in den Tod hinein. Wow, das ist aber ein Wort. Ich habe ja auch ein Leben. Ich kann es ja auch gestalten und damit machen, was ich will. Und was sagt Jesus? Was schlägt Jesus vor? Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich? Denn wer sein Leben erhalten will, festhalten, nur ja etwas davon haben, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Denkt zurück an die beiden Missionare, unseren Polizeibruder Hans Wellfonder. Ich will auch mein Leben hingeben. Er wusste, die Menschen brauchen das Evangelium. Die Kinder dort, die ich erreichen kann in den vielen Jahren, mit denen ich singen kann, ihnen Jesusgeschichten erzählen kann. Und wie viele haben damals als Kinder den Herrn schon gefunden. Das war eine solche Bereicherung dieses Lebens. Was hülfe es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Reichtum und Wohlergehen und Ruhm und Ehre und Mammon häufen würde, bergeweise um sich her, und nehme Schaden an seiner Seele. Und dann nochmal am Schluss der Ausblick. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommen wird in der Herrlichkeit. Das sagt er jetzt zu seinen Jüngern. Ihr werdet zunächst, wie ich auch, den untersten Weg gehen, verfolgt werden und ja auch getötet werden, um meines Namens willen. Aber das ist nicht alles. Es gibt eine Auferstehung, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit des Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wie der Vater seinem Sohn vergolten hat durch die Auferweckung. Herrlich, ne? Diese Bestätigung, wir feiern ja übermorgen Ostern. Der Vater ihn nicht im Tode gelassen hat, im Grab, sondern hervorgebracht. Und dann, er wird wiederkommen und wer mir nachfolgt, damit ist verbunden auch, wir haben ja auch ein Leben, ein Samenkorn. Und das können wir entweder so verfuttern, und etwas davon nicht sehr viel mit einem Samen, aber immerhin ist ein etwas Nahrung mit dabei. Oder wir können es in die Erde fallen lassen. Dein Leben kannst du Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich möchte Frucht bringen. Wie Jesus möchte ich ein Samenkorn sein, das vielen anderen zum Leben hilft. Oder wie unser Bruder Missionsleiter dann mit Pensionierung nicht sich schöne Tage machen wollte, sondern da jetzt will ich mal an die Front als Missionar und das auch vor Ort bei den Afrikanern im Busch verleben. In der Hütte wohnen irgendwo oder wie es auch gewesen ist. Eine wunderbare Entscheidung. Und am Schluss stehen wir auch vor dieser Entscheidung. Jeder von uns, ganz persönlich. Was soll mit deinem Leben geschehen? Was soll werden? Wie ist dein Lebenskonzept, dein Programm? Folge mir nach. Jetzt habt ihr ein bisschen verstanden, was das beinhaltet. Folge mir nach. Also nicht Jesus aufnehmen und dann schwupp in Himmel zur Herrlichkeit, sondern folge mir nach. Das heißt, dein Leben als Samenkorn, denn du hast ja ewiges Leben in dir mit Jesus im Herzen. Und wenn das noch in die Erde fällt, dann bringt es viel Frucht. Wir können entscheiden. Wunderbar. Und darum müssen wir Karfreitag richtig verstehen. Nicht nur bei Jesus bleiben, sondern auch auf uns beziehen und sagen, ja, Herr, und das möge jetzt geschehen in deinem Herzen, eine neue Hingabe. Herr, ich hab's verstanden, worum es geht. Danke für diese Chance, dass ich auch ein Weizenkorn werden darf. Und nicht erst warten, bis man pensioniert ist. Das kann man schon vorher machen, sein Leben ganz in Gottes Hand legen und sagen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Ja, sagt Jesus zu ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden soll, um meines Namens willen, als Paulus da vor Damaskus gebetet hat, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ja, jetzt kommt, bevor du verherrlicht wirst, erst nochmal eine Wegstrecke, wo du dich bewähren wirst und wo du ein Samenkorn werden wirst. Aber das ist eine wunderbare Verheißung. Bitte, ihr Lieben, beides sehen, nicht nur Jerusalem und das Kreuz, den Tod, sondern Ostern sehen, am dritten Tage auferstehen und der Herr kommt wieder und wird die Seinen zu sich holen. Wer ihm gehört und dient, freut sich auf dieses wunderbare Geschehen. Der Herr kommt bald. Halleluja. Lass mich noch beten. Lieber Herr, du bist so groß und du hast uns heute hineingenommen in dieses ganz persönliche Erleben und Entscheiden in deinem Sohn, der Mensch war wie wir. Und nicht irgendein Roboter, der nur gezogen wurde von Gott, sondern völlig eigenständig. Danke, Herr, dass wir entscheiden können für dich und für den Weg der Nachfolge, der Verherrlichung, die auch kommen wird. Aber jetzt nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Dein will ich sein. Zeige mir, was dran ist, wo ich ein Samenkorn sein kann, in die Erde gelegt werden kann. Danke für diesen Gottesdienst, für dein kostbares Wort. Amen.